Die Suppe zu teilen war kein Wunder, Bruce. Es war ein Zaubertrick. Eine alleinerziehende Mutter, die zwei Jobs hat und noch die Zeit findet, ihren Jungen zum Fußballtraining zu fahren. Das ist ein Wunder. Ein Teenager, der Nein zu Drogen und Ja zu seinem Schulabschluss sagt. Das ist ein Wunder. Die Menschen wollen immer, dass ich alles für sie tue. Und dabei vergessen sie, dass sie es selbst in der Hand haben. Du willst ein Wunder erleben? Sei selbst das Wunder. Kein Problem, das ist ja ganz normal menschlich. Ich stelle mich ja jetzt nicht hin und sage, ey, ich bin voll cool und ich bin cooler als du und lass mal testen, wer eigentlich der Bessere ist. Und dann sei einfach höflich, sei ein Mensch, was du ja eigentlich bist. Und das war's. So, ich brauche nicht den Helden spielen und ich muss mich auch selber nicht als den coolsten Typen der Welt darstellen, anderen gegenüber. Du hast die hohen Schuhe an und trägst deine Tattoos um die Schultern und den Hals wie ein seidenes Tuch. Ich bin verliebt wie ein Junge mit dem Bauch und darunter weiß. Unter deinem Kleid warten tausende Wunder. Meine Eltern haben gewarnt, meine Freunde geflucht. Doch die Schrift auf deinem Rücken ist mein heiliges Buch. Ich bin das Wild in dem Scheinwerferlicht deines Blicks. Ich hab den Glauben, doch mir fehlen die Beweise für dich. Die Nächte sind gegen Ende intensiver denn je. Zeit war nie so zäh, wie warten drauf dich wieder zu sehen. Auf dem Boden von der Flasche ist ein tieferer See, als man glaubt, wenn man taucht, ist die Liebe zu sehen. Meine Sonnenbrille sitzt im Gesicht wie geklebt, die Kompassnadel dreht weg vom richtigen Weg. Meine Beine, die sind müde von den Treppen der Frauen, sie applaudieren immer noch für den lächelnden Clown. Und du bist alles für mich, alles das, was mir Angst macht, meine silberne Kugel, mein Kryptonit und mein Antrag. Du bist das, was ich vom Schicksal verlangt hab, die Patrone für meinen Kopf in der Kammer der Pumpgun. Und du bist alles für mich, alles das, was mir Angst macht, meine silberne Kugel, mein Kryptonit und mein Antrag. Du bist das, was ich vom Schicksal verlangt hab, die Patrone für meinen Kopf in der Kammer der Pumpgun. We'll be right back. habe eine Entscheidung getroffen und selbst wenn es schwerer ist, als ich dachte, bereue ich nichts. Bist du dir sicher? Ich bin mir sehr sicher. Ich denke, diese Dinge passieren einfach und wir werden sie auf jeden Fall überstehen. Alles gar nicht wahr, alles nur Fantasie. Das ist mein Abschiedsbrief. Bitte tanz, Marie. Fantasie. Das ist das Lied eines Soldaten aus dem Krieg. Das ist mein Abschiedsbrief. Bitte tanz, Marie. Ach, bitte tanz, Marie. Alles gar nicht wahr, alles nur Fantasie. Das ist mein Abschiedsbrief. Bitte tanz, Marie. Fantasie. Das ist das Lied eines Soldaten aus dem Krieg. Das ist mein Abschiedsbrief. Bitte tanz, Marie. Abschiedsbrief. Bitte tanz, Marie. Fantasie. Das ist das Lied eines Soldaten aus dem Krieg. Das ist mein Abschiedsbrief. Bitte tanz, Marie. Ach, bitte tanz, Marie. Alles gar nicht wahr, alles nur Fantasie. Das ist mein Abschiedsbrief. Bitte tanz, Marie. Marie.